Es ist mit Abstand die teuerste, aufwendigste, zumindest was den Wasserbereich betrifft, Landschaft im ganzen Land. Mit Abstand. Wir haben auf den über 80 Kilometer Deich entlang des Oderbruchs, die gefährdetsten übrigens in ganz Deutschland, nicht bloß in Brandenburg. Im Oderbruch liegen manche Dörfer, wenn die Flut dann gestiegen ist, 7,5 bis 8 Meter unter dem Flutspiegel. Wenn da ein Deich bricht, da wage ich mir nicht vorzustellen, was passiert. Schlimmer geht's nimmer im ganzen Lande. Land unterm Fluss. Wer braucht das Oderbruch? Ein Feature von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Eine ganz weit aufgeweitete Talaue, die entstanden ist nach dem Abschmelzen der Gletscher. Joachim Quast, Wasserbauingenieur. Und die Ausmaße sind schon gigantisch. Das Oderbruchtal im Oderbruch ist ja etwa 60 Kilometer in der Länge von Südost nach Nordwest und 12 bis 15 Kilometer in der Breite, 1000 Quadratkilometer etwa. Und an den Seiten, an den Rändern, gehen dann die Höhen der Grund- und Endmoränen hoch, 50 bis 70 Meter höher als das Oderbruch. Das Oderbruch. Nur 70 Kilometer östlich von Berlin erstreckt es sich westlich der Oder direkt an der polnischen Grenze entlang. An einem träge dahinziehenden Fluss liegen Wiesen und Auen. Entlang verzweigter Wasserläufe wachsen Schilfgürtel. Über einzelne Gehöfte und kleine Ortschaften wölbt sich ein weiter Himmel. Das beginnt bei der Stadt Lebus und endet hier oben am Südrand der Uckermark bei einem Dorf Hohensaaten, das für die Schifffahrt heute eine große Rolle spielt. Reinhard Schmuck, Historiker. Es besteht aus einem oberen Teil, in dem schon im Mittelalter so begrenzt landwirtschaftlich was zu machen war. Aber so ab Neuhardenberg, Güstebiese oder Großneuendorf so etwa beginnt das Niederoderbruch, wo keinerlei Landwirtschaft möglich war. Also in unser Letschin steht da ein Denkmal, 1905 aufgestellt. Das stellt eigentlich die Verbundenheit der Menschen zum Oderbruch, aber auch zum ehemaligen Landesherrn auf seine ganz eigene Weise dar. Und da steht so wunderbar das dankbare Oderbruch. Ob es jemals heute nochmal einem Politiker gelingen wird, ein Denkmal in Oderbruch zu erhalten, war ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Denn ich weiß, es ist schwer. Welcher Politiker bekäme heute noch ein Denkmal im Oderbruch? Alle noch vorhandenen Nachrichten stimmen darin überein, dass das Oderbruch vor seiner Urbarmachung eine wüste und wilde Fläche war, die von einer unzähligen Menge größerer und kleinerer Oderarme durchschnitten wurde. Theodor Fontane war einer der ersten, der die Gegend als Tourist bereiste. In seinen 1862 erschienenen Wanderungen durch die Mark Brandenburg beschreibt er liebevoll die Schönheit und Melancholie dieser Landschaft, aber auch mit dem Wissen eines gründlichen Rechercheurs. Alle Jahre stand das Bruch zweimal unter Wasser. Nämlich im Frühjahr um die Fastenzeit nach der Schneeschmelze an Ort und Stelle und um Johanni, wenn der Schnee in den Sudeten schmolz und Gewitterregen das Wasser verstärkten. Dann glich die ganze Niederung einem gewaltigen Landsee, aus welchem nur die höher gelegenen Teile hervorragten. In den Gewässern fand man Zander, Fluss- und Kaulbarsche, Aale, Hechte, Karpfen, Bleie, Aaland, Zerten, Barben, Schleie, Neunaugen, Welse und Quappen. Über all dem aber schwebte an stillen Sommerabenden ein unermesslicher Mückenschwarm. Sie schwärmten in solcher Menge, dass man in der Luft dicke Säulen von Mücken beobachtete und gaben ein solches Getöse von sich, dass es klang, als würden in der Ferne Trommeln gerührt. Eine fruchtbare Landschaft, die durch den Oderschlick immer wieder gedüngt wurde durch die Überschwemmungen. Aber dieser reiche Boden war nicht nutzbar, weil eben immer wieder das Wasser kam. Fische und Heu hatten jahrhundertlang den einzigen Reichtum der Oderbruchgegend gebildet. Die Bewohner hatten davon gelebt, selbst in guten Jahren kärglich genug. Gab es stattdessen ein Wasserjahr, sodass die Überschwemmungen länger andauerten als gewöhnlich, so war Not und Elend an allen Enden. Versuche, dieses sumpfige Land trocken zu legen und zu kultivieren, reichen viele Jahrhunderte zurück. Aber erst Friedrich der Große hatte den Mut, die Kraft, das Geld und die Experten, solch ein gewaltiges Projekt anzupacken. Mit der Planung wurden der erfahrene Wasserbauingenieur Simon Leonhard von Haarlem und der berühmte Mathematiker Leonhard Euler beauftragt. Die Kommission ging ans Werk und stattete ihren Bericht ab. Dieser Bericht ist umfangreich und läuft hinsichtlich seiner Vorschläge auf drei Hauptpunkte hinaus. Erstens, der Oder einen schnellen Abfluss zu verschaffen. Zweitens, die Oder mit tüchtigen Dämmen einzufassen. Drittens, das Binnenwasser aufzufangen und abzuführen. Im Juli 1747 begannen 1600 Arbeiter, darunter viele Soldaten, mit der Begradigung und Eindeichung der Oder und der Trockenlegung des tiefer gelegenen Bruchs. 6 Jahre dauerten die Arbeiten. Auf 20,3 Kilometern wurde der Oder ein neues Bett gegraben. Damit waren knapp 33.000 Hektar fruchtbarer Boden gewonnen, um Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben anzubauen und die Speisekammern der Berliner zu füllen. Vor allem aber auch, um Weideflächen für die königlichen Kavalleriepferde zu schaffen. Der Kanalbau war von verschiedenen Hemmnissen begleitet. Das war einmal das immer wieder hereinbrechende Hochwasser, das waren Seuchen unter den Arbeitskräften, das waren Desertionen bei den Sträflingen und Soldaten, die da auch mitschippen mussten. Und der Hauptfeind dieser Geschichte war in der ersten Zeit waren die Fischer selbst, die sich gar nicht vorstellen konnten, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Und da sind sie nachts hingegangen und haben die neu aufgeschütteten Deiche einfach wieder durchgestochen und sind mit drakonischen Maßnahmen davon abgehalten worden. Der Anblick dieses fruchtbaren Landesteiles aber ruft immer wieder die Worte des großen Königs in unser Gedächtnis zurück. Hier habe ich im Frieden eine Provinz erobert. Aus allen Ecken seines Hoheitsgebietes und aus dem gesamten deutschsprachigen Raum warb der Preußenkönig die Bewohner, die das neue Land kolonisieren sollen. Über 1200 Siedlerfamilien folgten seinen verlockenden Angeboten. Sie erhielten Land, ein kleines Haus, waren in den ersten Jahren von Abgaben und Diensten befreit. Der Hauptbeamte Simon Leonhard von Haarlem, der saß dort mit seinen Kollegen und der hat sich jeden einzelnen Siedler angeguckt. Und wenn die Beamten der Meinung waren, der ist ja nicht in der Lage dazu, so einen großen Acker zu bewirtschaften, dann haben sie gesagt, nehmen wir erstmal eine 25-Morgen-Wirtschaft und wenn das gut klappt, dann können wir nochmal drüber reden. Also sie haben das gezielt gesteuert. Und heute sieht die Landschaft völlig anders aus. Flach. Fast alles landwirtschaftliche Nutzfläche. Es schlängeln sich einige Bäche, bewachsen mit Weiden und Pappeln entlang. Matthias Freude, Präsident des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Von der ursprünglichen Natur ist kaum noch was vorhanden. Es ist eine ausgeräumte Agrarlandschaft, Hochertrag, so ist es gewesen und so wird es sich auch weiterhin so darstellen. Die Trockenlegung des Bruchs war eine der größten landschaftlichen Umgestaltungen auf dem europäischen Kontinent. Aber die eroberte Provinz, die heute so weit und still erscheint, hat in den zurückliegenden 265 Jahren noch ganz andere Umwälzungen erlebt. Die Wehrmacht durchquerte sie auf ihrem Zug gen Osten und wurde hier in der letzten entscheidenden Schlacht des Zweiten Weltkrieges vernichtend geschlagen. Das Oderbruch ist die Grabstätte tausender sowjetischer und deutscher Soldaten. 1945 war es dann eine der ersten Anlaufstellen für einen gewaltigen Strom von Flüchtenden und Vertriebenen. Nicht wenige blieben hier und bauten sich eine neue Existenz auf. Brauchen wir eigentlich diese Kulturlandschaft Oderbruch noch? Provinz. Aus meiner Sicht ist es klar. Ich sage ja. Friedlich eroberte Provinz. Eine einmalig schöne Landschaft in Europa. Ich sah sogar, die ist so schön wie die Pusta in Ungarn, das Sillertal in Österreich oder die Bretagne in Frankreich. Wir hatten hier einen Holländer, die Namen sind immer noch bekannt hier, die Gemüse angebaut haben. Dann haben es natürlich die Oderbruchbauern gesehen und haben das auch übernommen mit. Udo Kutzke, Landwirt. Hier wurde zum Beispiel jeden Tag in Kiez an den ersten Zug, der nach Berlin fuhr, ein Waggon früh um 4 angehängt mit Frischgemüse für die Markthalle in Berlin vor dem Krieg. Nach dem Krieg ging das auch weiter. Wir waren praktisch der Gemüsegarten für Berlin hier. Im Preußen Friedrichs des Großen, wie auch im Bismarckschen Deutschen Reich, in der Republik der 20er Jahre und auch im sogenannten Dritten Reich, immer lag das Oderbruch mittendrin. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Oder Grenzfluss zu Polen. Plötzlich war das Oderbruch an die östliche Grenze der DDR gerückt. Das Bruch war zum Randgebiet geworden. Auf diesem Hof haben 2 alte Leute gewohnt, die krank waren, die ins Altersheim mussten. Und das wäre das Ende dieses Hofes gewesen. Sodass dann dieser Entschluss, hier wird besetzt, ganz schnell kam. Sophie Natuschke, Malerin und Grafikerin. Wie es ausgesehen hat, als wir hierher kamen, sehr, sehr, sehr idyllisch, weil dieses Oderbruch noch nicht großraummelioriert war. Also mit ganz kleinteiligen, schönen Landschaftsecken, Verstecken, mit Gräben, mit Weiden, mit großen, großen Schilfgebieten, ganz, ganz fein. Und dieser Zustand hat sich dann geändert. Es war ein abgelegener Hof in der Güstebiser Lohse, den Sophie Natuschke mit ihrer Familie besetzte. Wie viele andere Höfe im Oderbruch liegt er noch heute einer Insel gleich zwischen Feldern und Wiesen. In den 1970er und 80er Jahren zog es viele Künstler in ländliche Abgeschiedenheit. Hier ließ es sich billig leben und ungestört arbeiten. Hier lockte ein größerer Freiraum. Udo Kutzke ist 1950 im Oderbruch geboren. Sein Vater betrieb eine eigene Landwirtschaft, bis er seine 30 Hektar Ackerfläche in die Genossenschaft einbringen musste, wie alle anderen auch. Der Sohn lernte in der LPG, studierte schließlich Landwirtschaft und beobachtete aufmerksam die Veränderungen, die sich um ihn herum vollzogen. Wir hatten im Oderbruch in den 70er Jahren eine groß angelegte Melioriationsmaßnahme. Dabei wurden viele kleine Gräben einfach zugeschüttet. Dafür wurden dann Drainageanlagen eingebaut, also unterirdisch dann verlegt. Es entstanden größere Flächen und viele Gehölze, die irgendwo standen, auch Feldreihen oder so, sind dann einfach weggefallen. Die sind nicht mehr da. Man hat aber auch in den 70er und in den 80er Jahren auch wieder neue Feldgehölze angepflanzt. Also man hat Gräben, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Gräben bepflanzt. Man hat auch bestimmte kleine Flächen, die sich dann nicht mehr richtig gut bearbeiten ließen. Die hat man einfach aufgeforstet. In der kollektivierten Landwirtschaft der DDR wurde das über Jahrhunderte gewachsene Entwässerungssystem hochtechnisiert und weiter verändert, um dem Boden noch höhere Erträge abzupressen. Immer größere Traktoren und schweres Gerät bearbeiteten die Felder, die nun bis dicht an die Deiche heranreichten. Jeder Quadratmeter sollte genutzt werden und ein Schlag mindestens 100 Hektar groß sein. Ich habe damals dokumentiert per Foto, wie eine Weide nach der anderen fiel, also wie Gräben gezogen wurden und so weiter, und habe das versucht, künstlerisch zu verarbeiten. Ich habe Fotolichtmontagen gemacht, zusammen kombiniert mit Fotos aus Dörfern im Tagebau, die geschleift worden sind. Bin aber fürchterlich angeeckt. So. Konkret ist es so gewesen, dass ich diese großen Blätter, also das sind 50 mal 60 Fotos gewesen, aus einer Ausstellung rausgenommen worden sind, dann verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Als erstes stand dort die landwirtschaftliche Planung im Vordergrund, dass man also festgelegt hat, was soll hier produziert werden. Das war dann meistens Gemüse, Zuckerrüben, Getreide, also alles das, was auf diesen Böden gut wächst. Da waren dann also große Stallanlagen geplant und auch für die Gemüseverarbeitung, Aufbereitung, auch alle Anlagen, die zum Teil ja heute noch existieren, eine ganze Landschaft zu planen für eine intensive landwirtschaftliche Produktion. 273 Wehre und 38 Schöpfwerke wurden neu errichtet. Die Pumpen liefen rund um die Uhr. Sie hielten das Grundwasser niedrig, aber sie bewässerten auch die Felder, wenn es im Sommer zu trocken war. Kosten spielten dabei keine Rolle. Nicht nur die DDR-Bürger warteten auf Kohl, Salat, Gurken und Tomaten aus dem Oderbruch. Ein großer Teil ging nach West-Berlin und sicherte dem kleinen Land notwendige Devisen. Die Natur hat eigentlich nie jemand so recht interessiert. Zu Friedrichs Zeiten nicht, zu DDR-Zeiten nicht und heute auch nicht so besonders. Wertvolle Ackerböden, die stellt keiner in Frage, wenn man sie erstmal hat. Und so wollte man eben rundherum eine neue Landschaft gestalten. Und dabei ist vieles von der alten Landschaft und auch von den Gebäuden geradezu unter die Räder gekommen und dem Verfall preisgegeben wurde. 1980 waren also höchstens noch 5% Feuchtland in diesem Gesamtgebiet vorhanden. Das ist eindeutig zu wenig, wenn man an eine ausgeglichene Flora und Fauna denkt in solchen Gebieten. Es ist ein Konflikt, den müssen wir benennen. Und wir müssen diesen Konflikt abwägen. Eine Region ohne Wertschöpfung, ohne Agrarproduktion ist eine tote Region. Ist eine Region ohne Agrarproduktion wirklich tot? Ist doch ein Konflikt, den wir gerade durchführen. Immer wieder hat sich der Strom gegen seine Bändigung gewehrt. Durch die Begradigung ist seine Fließgeschwindigkeit enorm. Die Bewirtschaftung hat ihm die Überschwemmungsgebiete genommen. 160 Kilometer lange Deiche halten ihn bei Hochwasser zurück und zwängen ihn über ganze Strecken wie in ein Korsett. Nicht immer konnten sie dem gewaltigen Druck standhalten. Alle paar Jahre kam es zu Hochwassern, meist mit verheerenden Folgen. 1947 verloren 20.000 Menschen innerhalb von wenigen Stunden ihr Dach überm Kopf. Es war ein Deichbruch im Winter, im Februar, hervorgerufen durch eine Eisscholle, die sich hier gar nicht weit von hier, 1,5 Kilometer etwa, in den Deich gebohrt hat. Und man hatte damals noch nicht die Möglichkeiten, diesen Deich so schnell zu verschließen. Und es ist eigentlich nur erhöhter Wasserstand durchs Oderbruch gelaufen, mehr nicht. 50 Jahre danach, am 23. und 24. Juli 1997, drängten Wassermassen durch zwei Lücken in den Hochwasserschutzanlagen bei Brieskow, Finkenhardt und Aurit. Sie fluteten die Zilkendorfer Niederung und erzwangen den bis dahin größten Katastropheneinsatz, den es in Deutschland je gab. Mehr als 30.000 Soldaten kämpften gegen die Flut. Dazu kamen das Technische Hilfswerk, der Bundesgrenzschutz, Feuerwehren, zivile Hilfsorganisationen und 20.000 Zivilisten, Freiwillige aus ganz Deutschland. Eine nie dagewesene Spendenbereitschaft führte dazu, dass nahezu alle Schäden behoben, alle Verluste ersetzt werden konnten. Wenn die Soldaten am Deich nicht so gearbeitet hätten und bis hin fast zur Befehlsverweigerung auch den Deich geschützt haben, ja, dann wäre es uns natürlich schlecht gegangen und dann wäre es uns schlechter gegangen wie 1947, aus zweierlei Gründen. Und zwar hatten wir jetzt 1997 wesentlich mehr Wasser da. Also wir hätten dann, wenn der Deich irgendwo gebrochen wäre, wesentlich höhere Wasserstände gehabt. Und ich sag mal, vom Lebensstandard, vom Vermögen, was jetzt hier im Oderbruch sich verteilt hatte, war ja auch wesentlich mehr da wie 1947. Für Udo Kutzke stand und steht viel auf dem Spiel. Gemeinsam mit anderen hat er nach der Wende das Küstriner Landgut begründet, dessen Geschäftsführer er ist. Der Betrieb bewirtschaftet heute fast 1.500 Hektar Acker, auf dem Weizen, Ölfrüchte und Mais wachsen. Das Landgut betreibt eine Biogasanlage und hält 60.000 Mastputen. Wenn jetzt mal wieder solch extrem kommen sollte, mit einem richtigen Hochwasser, wo der Deich vielleicht doch kaputt gehen könnte, wo lassen wir die ganzen Tiere? Es könnte durchaus sein, dass da mal 30.000 Puten zu evakuieren wären. Ja, wo soll man die hinstellen? Wir haben folgende Vorkehrung getroffen, dass alle Tiere, die halbwegs schlachtreif sind, sofort von den Schlachthöfen dann abgefahren werden. Aber was passiert mit den Küken, die dann hier stehen zur Aufzucht? Ja, wohin damit? Es gibt keine Stelle dafür, kann man auch nicht vorhalten. Es gibt keine Technik dafür, nichts. Bei Enten ist das kein Problem. Da macht man die Stalltür auf, dann schwimmen die alle weg. Aber was mache ich mit Hühnern oder mit Puten oder was auch mit Rindern? Rinder schwimmen auch sehr gut, nicht? Aber ich kann sie doch nicht einfach schwimmen lassen. Nicht? Das geht ja einfach nicht. Das ist ein Problem, was im Moment nicht gelöst ist. Brauchen wir eigentlich diese Kulturlandschaft Oderbruch noch? Der Jahrtausendflut 1997, wie sie genannt wurde, folgte das Extremjahr 2010. Es begann im Mai mit gewaltigen Regenfällen an Oder und Warthe. Nachdem der Juni und Juli außergewöhnlich trocken waren, kamen im August wieder schwere Niederschläge. Es fing an zu regnen. Ich möchte sagen, es regnete ja eine ganze Woche mindestens. Und dann war hier mit Wasser nichts mehr. Sonst ist nach einem Regenschauer ist es auch immer gleich weg gewesen. Aber da war hier nichts weg. Annemarie Stanke, Mitinhaberin einer Solar-, Heizungs- und Sanitärtechnikfirma. Wir haben dann die Feuerwehr ranbeordert, weil wir ja an unsere Materialien so gar nicht mehr rankamen. Wir haben 3 Tage lang gepumpt, dann war das irgendwann weg. Am nächsten Tag war wieder Wasser da. Also die hätten ständig pumpen können. Das war einfach nicht wegzukriegen, das Wasser. Im September und Oktober regnete es weiter. Bereits Ende November kam dann der Schnee. Als die Schneemassen fast von einem Tag auf den anderen tauten, lief schon lange kein Wasser mehr ab. Denn ich weiß, 1947 hat mein Schwiegervater immer erzählt, da haben sie im Sommer, das war im März der Deichbruch, und im Sommer haben sie die Felder schon wieder bestellen können. Ute Schütz, Gärtnerin. Guten Tag, hallo. Diese letzte Hochwasser- oder Wassersituation war ja über Monate, sodass auf den Feldern wirklich nichts mehr gemacht werden konnte. Im Betriebshof, da hat sich das Wasser gesammelt und diese ganzen Nebengebäude standen unter Wasser. Also knietief kann man wirklich sagen. Wir haben viele Materialien entsorgen müssen und alles aufräumen müssen. Das war alles total aufgeweicht und nicht mehr brauchbar. Der Hof schwamm, also da ist nichts mehr weggelaufen. Also monatelang. Diesmal war es kein Leck im Deich, das Wasser auf Felder, in Gewerbehöfe und Keller schwemmte. Es war ein Binnenhochwasser, das allmählich stieg und ein nie gekanntes Ausmaß erreichte. Hier drüben diese Fläche wird seitdem nicht mehr bestellt. Das war eine Wasserfläche. Wenn wir abends rausgeguckt haben, dann haben wir gedacht, das ist ein See, weil sich das alles gespiegelt hat, die Lampen. Da hat man gedacht, da fahren Schiffe. Also es war ein Bild, ja, wenn es nicht so im Negativen wäre, hätte man gesagt, es sieht schön aus. Klimatische Veränderungen beobachte ich eigentlich schon seit gut 10 Jahren. Wir haben größere Perioden mit Feuchtigkeit, wir haben größere Perioden mit Trockenheit, wir haben mehr Klimaextreme mittlerweile. Wir als Landwirte haben auch immer so das Wetter beobachtet und hatten auch so unsere Wetterregeln. Man konnte die fast alle gebrauchen. Es hat irgendwo funktioniert. Nicht immer auf den Tag, aber immer so in diesen Zeiträumen. Das funktioniert bei vielen Wetterregeln heute nicht mehr. Jetzt sind wir gleich an der alten Oder. Die alte Oder ist einer der Altarme der Oder. Jetzt sind wir mal frech und dürfen hier mal rauffahren. Wenn man hier sich die Oder anschaut, sie sieht ja idyllisch aus. Es ist ein sogenannter Vorfluter, also Gewässer erster Ordnung, der das Wasser, was in den Gräben läuft, aufnehmen soll und ableiten soll. Frank Schütz, Inhaber einer Gärtnerei in Manschnow. Man sieht nichts von ableiten, man sieht nur stehen. Man sieht einen wachsenden Schilfmantel rechts und links des Flusses und in der Mitte fast geschlossene Seerosendecke. Und das führt dann auch wieder darauf zurück, dass das Wasser natürlich zurückdrückt in die Landschaft. Zum Beispiel bestimmte Gewässerlebensräume sind geschützt. Bestimmte Arten im Gewässer, die selten sind, sind geschützt. Detlef Knut, Biologe. Es ist bei den Fischen der Schlammperzger geschützt beispielsweise. Der Schlammperzger ist ein langer, brauner Fisch. Sieht aus wie ein kleiner Aal. Der ist kaum zu erkennen. Die Angler kennen ihn. Man fängt ihn nicht. Und dessen Lebensraum ist zu schützen und zu erhalten. Ich kann, wenn ich solche Fische habe, nicht einfach mit dem Bagger reingehen und den Bodengrund rausnehmen. Früher war die Lage ganz anders. Diese Region wurde gebraucht, der Oderbruch wurde gebraucht in der DDR. Und jetzt drängen auch andere Interessen rein. Es lebe der Biber und der Kranich und der Reiher. Über 200 Jahre lang war das Oderbruch vor allem eins: landwirtschaftliches Produktionsgebiet. Zwar gab es von Beginn an auch Einwände und Kritik gegen die Technisierung der Landschaft und das Einzwängen des Flusses. Wirklich Gehör verschaffen aber konnten sich solche Stimmen nicht. Erst die politische Wende gab Naturschützern die Macht, ihre Forderungen lauter zu stellen und vor allem auch durchzusetzen. Früher ist es geflossen, hatte auch einen Uferbereich, es hatte eine Fließstruktur, es hatte Wehre. Heute sind die Wehre zurückgebaut worden und durch Fischtreppen ersetzt worden, also durch nicht regulierbare Fischtreppen. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Wasserstandhaltung drin. Ich vergleiche es immer ganz gerne damit, dass der Naturschutz in vielen Fällen sicherlich auch mit guter Absicht einen Wasserhahn aufgedreht hat und gesagt hat, wir wollen der Umwelt Lebensraum geben, wir wollen Randstreifen wieder haben. Sie haben aber vergessen, dass der Hahn, den sie aufgedreht haben, auch irgendwo wieder regulierbar bleiben muss und ein Stück weit wieder zugeschoben werden kann. So wurde auch der Biber ins Oderbruch zurückgeholt. Bis zur Trockenlegung des Oderbruchs vor 265 Jahren war er hier beheimatet gewesen. Als vermeintlicher Feind der Deiche sind die Tiere gnadenlos ausgerottet worden. Ende der 1980er Jahre wurden die ersten Paare wieder im Bruch ausgesetzt und unter strengen Schutz gestellt. Nach einer Zählung des Seeloer Landratsamtes leben heute etwa 500 Tiere im Oderbruch. Jetzt darf der Biber überall sein und wehe dem, ich denke nur schlecht über den Biber, schon bin ich ein schlechter Mensch. Das kann nicht sein. Der Biber darf nicht in funktionierenden Wassersystemen seine Bauten haben. Ich hatte hier in einem Vorfluter auf einer Länge von 4 Kilometer oder 5 Kilometer waren 8 Biberbauten drin. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Der Landwirt selbst wird immer von den Naturschützern so ein bisschen scheel angeguckt. Es ist der, der die Pestizide ausbringt, es ist der, der die Tiere quält, es ist der, der schlechte Nahrungsmittel herstellt. So, und dann zieht er sich natürlich auch ein bisschen zurück und sagt, mit den Leuten kann ich ja gar nicht reden. Ist eigentlich falsch. Ich habe selbst mit vielen solchen, in Anführungsstrichen, grün eingefärbten Menschen zu tun, die oft auch hier kommen und auch einen beschimpfen und sogar unsere Mitarbeiter draußen auf dem Acker. Ich habe es erlebt, dass die angehalten wurden und gefragt wurden, ob sie überhaupt das machen dürfen, ob das überhaupt erlaubt ist, was sie dort machen. Das ist doch eigentlich schon, weiß ich nicht, Überheblichkeit hoch 3. Längst haben sich die Fronten verfestigt, auf beiden Seiten. Gestritten wird um den Biber, um verlandende Wasserläufe, Feuchtwiesen und Schilfgürtel. Dabei geht es auf der einen Seite um eine tiefsitzende Angst. Der Naturschutz könnte immer mehr Arbeits- und Lebensräume beanspruchen und das Oderbruch schließlich ganz an das Wasser zurückgeben. Wir haben in einem Gutachten, das der Bauernverband anfertigen ließ, festgestellt, dass die Fließgeschwindigkeit teilweise um 60% in den Hauptvorflutern zurückgegangen ist. Nun muss man sich vorstellen, 60% Wasser, was ich nicht abgeführt habe, was dann hier geblieben ist. Die andere Seite hat spätestens seit dem Oder-Hochwasser 1997 gute Argumente für eine Renaturierung. Vor allem aber hat sie die Gesetze auf ihrer Seite. Eines davon ist die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Die schrieb im Jahre 2000 fest, dass oberirdische Gewässer wieder in einen naturnahen und damit ökologisch und chemisch besseren Zustand versetzt werden sollen. Die dafür vorgesehenen 15 Jahre sind so gut wie vorbei. Die Europäische Union fordert von uns auch Gewässerrandstreifen, um Schadstoffeinträge aus den Gewässern, aus den Gräben zum Beispiel, aus der Ackerfläche fernzuhalten. Und wenn man nur 5, vielleicht 10 oder 15 Meter Gewässerrandstreifen hätte, dann hätte man mit einem Schlag zum Beispiel auch das Biberproblem gelöst. Dann würden die da keinen Schaden mehr machen. Interessanter Gedanke. Interessante Gedanken. Im Oderbruch im Moment nicht umzusetzen, da es einfach keine Bereitschaft gibt, Flächen für solche Randstreifen bereitzustellen. Das Oderbruch hat ein ganz eigenes Problem. Kenneth Anders, Kulturwissenschaftler. Es ist vor über 250 Jahren auf staatliche Initiative hin radikal verändert worden. Und das hat dazu geführt, dass man hier eine Situation geschaffen hat damals unter der preußischen Krone, die sich nicht selbst organisiert. Also die Pflege dieser Strukturen, die es erlauben, hier zu leben, die insbesondere das Wassermanagement betreffen, verursacht nicht nur permanent Kosten, sondern es verursacht auch einen permanenten Aufwand, ein Engagement der Bürger. In den Anfängen war es klar, das hat alles der Staat bezahlt. Und das ist jetzt eben doch dann erheblich anders. In Brandenburg gelten klare Regelungen. Nach ihrer Bedeutung, vor allem für den Hochwasserschutz, werden Flüsse und Kanäle in Gewässer erster oder zweiter Ordnung eingeteilt. Für Gewässer erster Ordnung, dazu gehört die Oder, muss das Land aufkommen. Für alle anderen sind die Anlieger zuständig. Zwischen Frankfurt-Oder und Hohensaaten übernimmt der Gewässer- und Deichverband Oderbruch diese Verantwortung. Jeder Landbesitzer muss an den Verband dafür Abgaben entrichten. Die Nutzer von diesen Flächen müssen auch einen bestimmten Obolus bezahlen. Ist so richtig so, da meckert auch keiner drüber. Wenn ich hier wohnen will und habe diese Probleme, dann muss ich dafür auch aufkommen. Allerdings muss man auch sehen, es ist ja ein künstlich geschaffenes Land hier. Der Staat wollte eben hier eine wirtschaftliche Region schaffen. Letzten Endes muss ich das natürlich auch für den Staat rechnen. Er muss aus den steuerlichen Einnahmen, aus der wirtschaftlichen Tätigkeit das natürlich wieder refinanzieren. Aus dem Jahresbericht 2010 des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch. Die wasserwirtschaftliche Situation ist wieder zu stabilisieren und zu verbessern. Ein wesentlicher Grundstein dafür wurde durch die im Verbandsausschuss beschlossene Gebührenerhöhung auf bis zu 15,32 Euro pro Hektar gelegt. Über diese Gebührenerhöhung wurde heftig gestritten. Letztlich war man sich einig, dass die Oderbrücher selbst einen großen Beitrag leisten wollen, um die gewachsene Kulturlandschaft für alle Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Das ist auch also ein ständiger Streitpunkt. Weshalb finanziert der Staat das nicht mehr alles? Es kommt noch eine ganze Menge Geld von der Landesregierung, auch für die Anlagen und Gewässer, die eigentlich nicht in Landeshoheit stehen. Aber das wird erst schrittweise zurückgefahren, sodass das also jedes Jahr einmal mehr schmerzt, dass diese, ich sag's mal so frech, Alimentation, die es immer gegeben hat fürs Oderbruch, dass die zurückgefahren wird und die Lasten, die für die einzelnen Eigentümer da sind, immer größer werden. Und wir haben ja jetzt in einer Diskussion mal erlebt, dass dann einzelne Bürger aufstehen und sagen, ja, was ist denn das, wir bezahlen doch unsere Steuern und das müsste davon alles bezahlt werden können. Wer die Wirtschaftslage im Oderbruch einigermaßen kritisch durchrechnet, der kommt sehr schnell dahin, dass die Wirtschaftskraft dieses Gebietes selber nicht zu Bruchteilen ausreicht, um die Aufwendungen zu finanzieren, die notwendig sind, um das Ganze zu erhalten. Und darum geht im Grunde der Streit. In diese gut 80 Kilometer Deiche sind über 120 Millionen Euro reingeflossen. Allein seit dem letzten großen Hochwasser 97. Dazu kommen Sonderprogramme fürs Oderbruch, dort die größeren Gräben beräumen und so weiter, nochmal 13 Millionen. Eine jährliche Unterhaltung von deutlich über 1 Million. Und das rechnen Sie jetzt um auf vielleicht 17.500 Bewohner im Oderbruch. Da sind Sie pro Nase ganz schnell bei mehr als 10.000 Euro. Ist nicht wenig Geld. Beim alten Fritz war die Rechnung schnell aufgegangen. Innerhalb weniger Jahre sprudelten die Steuereinnahmen. Und auch in der DDR hatte all der Aufwand gelohnt. Er sparte Importe und brachte Devisen. 250 Jahre lang, bis 1990, war klar, das Oderbruch wurde gebraucht. Es war Gemüsegarten und Kornkammer für Berlin. Und heute? Es ist doch die Fragestellung, für mich jedenfalls, was wollen wir zukünftig mit dieser Landschaft tatsächlich erreichen? Welche Aufgabe hat diese Landschaft noch? Wir wissen doch das halt gar nicht, woran wir sind. Heute würde man an eine Trockenlegung des Oderbruchs wie zu Friedrichs Zeiten nicht mehr denken. Viel zu aufwendig, viel zu teuer. Ich habe auch selber Kollegen und Leiter gehabt, die dann meinten, ja, wenn diese Notwendigkeit nicht mehr da ist, weshalb sollte man dann eben schrittweise ein solches Gebiet nicht auch zurückbauen? Für mich ist das Ganze eine Frage der Bevölkerungsentwicklung. So wie es jetzt ist, würde ich nie dran denken, das Oderbruch als Agrarlandschaft aufzugeben, kann man nicht mit der jetzigen Bevölkerungsstruktur. Stellt sich möglicherweise anders in 10, 20, 50, 100 Jahren dar. Da wird neu drüber nachzudenken sein. Ja, welches Leitbild nehmen wir denn? Das von 1500 oder am besten gleich das zur Eiszeit oder so? Das geht nicht. Man muss den heutigen Zustand untersuchen. Wie wirkt es heute? Wie funktioniert das Ganze? Und erst wenn ich das vernünftig weiß, dann weiß ich auch, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Und ich nehme mal das Beispiel, die vielen Schöpfwerke, die hat es vor den 70er Jahren noch gar nicht gegeben. Da hat das Oderbruch auch funktioniert, mit etwas mehr Feuchtflächen. Dann hat man die gebaut für sehr viel Geld und der Strom war umsonst. Und dann hat man gepumpt und es ist etwas zu viel gepumpt worden, vielleicht sogar eine ganze Menge zu viel. Seit 40 Jahren beschäftigt sich der Hydrologe Joachim Quast mit den Geschicken des Oderbruchs. Immer wieder hat er diesen größten eingedeichten Flusspolder Deutschlands vermessen, die Strömungsverhältnisse untersucht, Konzepte für unterschiedlichste Zeiten und Bedürfnisse entwickelt. Nach dem Hochwasser 1997, als die Stimmen zur Entsiedlung des Bruchs immer lauter wurden, stellte er sein Konzept Oderbruch 2010 vor. Das zunächst hinter dem Deich ein möglichst 400 bis 500 Meter breiter Streifen feucht gehalten werden müsste. Es entstehen also dadurch weniger Zuflüsse, weniger Pumpkosten und der Deich wird nicht so belastet. Und es gibt einen sehr positiven ökologischen Effekt. Dann müssen als zweites die alten Oderläufe so weit reaktiviert werden, dass sie ihre Funktion als Fließgewässer wieder wahrnehmen. Deshalb auch die Errichtung dieser Durchleiter. Dann können diese Gewässer mit entsprechenden Uferrandstreifen versehen werden. Und dann sollte eben wirklich überlegt werden, dass die Grundwasserstände in einer solchen Höhe gehalten werden, wie sie für das Gebiet dienlich sind. Und das heißt eben nicht 2 bis 3 Meter unter Gelände, sondern höchstens 1,50 Meter. Die möglichen Überschwemmungsflächen, von denen Joachim Quast spricht, gehören privaten Eigentümern. Hier befinden sich inzwischen nicht nur Felder, sondern auch Gebäude und Stallanlagen. All dies müsste teuer aufgekauft werden. Und was ist mit neu entstehenden Feuchtgebieten, die nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind? Wer ersetzt den Bauern den Schaden? Und wer kommt für volllaufende Keller auf, die in gutem Glauben gebaut wurden, dass das Grundwasser so weit unten bleibt wie zu besten DDR-Zeiten? Das Grundwasser strömt zusammenhängend in der ganzen Breite. Und da muss nun entschieden werden, wird zugunsten eines Ortes tiefer abgesenkt, steht die Frage, wer das bezahlt, oder richtet man sich nach den landwirtschaftlichen Zielstellungen. Und im Augenblick gibt es die etwas anachronistische Situation, dass die Landwirte, die Flächeneigner, die Kosten für den Schöpfwerksbetrieb zahlen sollen. Dieser Schöpfwerksbetrieb aber dazu führt, dass auf ihren eigenen Flächen der Grundwasserstand viel zu tief ist. In Zollbrücke steht das Theater am Rand, ein eigenwilliger Holzbau mit einem ganz besonderen Konzept, das immer wieder Besucher aus dem weiten Umland an die polnische Grenze lockt. An diesem Abend wird kein Theaterstück gegeben, sondern ein Randthema diskutiert, das hier jeden unmittelbar betrifft. Wie soll es weitergehen? Also ich glaube schon, dass diese Entwicklungspotenziale von unten kommen müssen. Und dass wir selber unseren Weg finden müssen. Und dass wir uns auch mal gegeneinander auch manchmal eine blutige Nase holen müssen. Aber dann werden wir die Ergebnisse akzeptieren. Michael Böttcher, Bürgermeister von Letschin. Ich bin auch froh, dass nicht das gesamte Oderbruch ein Biosphärenreservat ist und Menschen aus Rheinland-Pfalz uns unsere Jugend und Zukunft erklären. Also ganz vorsichtig. Wir haben 2008 die Idee gehabt, verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für diese Landschaft zu skizzieren und zu diskutieren mit den Bewohnern im Oderbruch. Und die Szenarien haben vier verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten angedeutet, von denen ich bis heute glaube, dass sie alle noch in der Landschaft angelegt sind, auch alle gewissermaßen gleich wahrscheinlich sind. Seit 2004 lebt und arbeitet der Kulturwissenschaftler Kenneth Anders im Oderbruch. Er ist Mitbegründer eines Büros für Landschaftskommunikation und des Oder-Pavillons, eines bisher nur virtuellen Ortes, an dem unterschiedliche Interessengruppen miteinander ins Gespräch und zu neuen Denkansätzen kommen sollen. Hier wurden die vier Szenarien für das Oderbruch entwickelt. Zukunftsvisionen, die eine hitzige Debatte auslösten. Es ist also einmal eine immer stärkere Intensivierung der Landnutzung mit der Folge, dass die Erwerbsstrukturen noch weiter geschwächt werden. Alles wird auf einen einzigen Schwerpunkt konzentriert, der auch heute schon eine wichtige Rolle im Oderbruch spielt: Biomasse zur Kraftstoffproduktion. Das Szenario nimmt die Zukunft vorweg. Jahrzehnte später setzen sich umweltfreundlichere Antriebsalternativen durch. Biomasse wird nicht mehr gebraucht. Damit liegen weite Teile des Landes brach. Die Monokultur hat den Ackerboden unbrauchbar gemacht. Immer mehr Flächen vernässen, die Auenlandschaft kommt zurück. Wie in Variante 1 entvölkert das Oderbruch immer mehr, wird aber zum Eldorado für Angler, Radfahrer, Wochenendurlauber. Mit seinen weiten Flächen, ausgedehnten Radwegen und einzeln stehenden romantischen Gehöften gehört das Oderbruch schon heute zu den schönsten Ausflugsregionen Brandenburgs. Und die dritte Variante haben wir genannt Kulturlandschaft in dem Sinne, dass es auf lange Sicht eine Vielfalt an Aneignungsweisen, also auch ein Gleichgewicht der Kräfte in dem Raum gibt, eine gewisse Machtbalance, dass also in dieser Landschaft weiterhin Landwirtschaft betrieben wird, aber auch andere Formen, vor allen Dingen Tourismus, Kunst, Kultur, kleine regionale Veredelung, Gartenbau. Das Oderbruch war mal der Gemüsegarten Berlins. Direktvermarktung, Regionalvermarktung vielleicht wieder eine stärkere Rolle spielen könnten. Eine Entwicklungsmöglichkeit, die auch neue Wege zu den polnischen Nachbarn öffnet. Die Landschaft westlich und östlich der Oder wächst ganz allmählich wieder zusammen. Noch weiß niemand, welchen Weg das Bruch und seine Bewohner gehen werden. Jede Variante ist möglich. Und auch ein viertes Szenario steht noch zur Diskussion. Es rechnet mit dem schlimmsten aller Fälle. Und dann haben wir in dem letzten Szenario auch noch die Möglichkeit einer Hochwasserkatastrophe diskutiert. Und zwar gar nicht, um jetzt quasi Panik zu machen, sondern um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Also in unserem Szenario der Katastrophe geht es darum, dass sofort nach dem Hochwasser eine Debatte darüber losgeht, ob denn die Landschaft wieder besiedelt werden soll oder nicht. Denn man hatte nun einmal alle Leute evakuiert. Ein Signal an den Staat: Stellt euch das nicht so einfach vor, wenn die Leute einmal draußen sind, sie auch draußen zu halten. Sie werden wiederkommen wollen. Sie haben hier Heimat, sie haben hier Besitz. Man kann also nicht annehmen, dass man so einfach eine Landschaft entsiedeln kann. Land unterm Fluss. Wer braucht das Oderbruch? Sie hörten ein Feature von Rosemarie Mieder und Gieslinde Schwarz. Es sprachen Nicole Bugut, Bernd Hahn und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Jutta Stein. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.